So, Sie bekommen in den nächsten Tagen, vielleicht morgen, den Text. Schon, ja. Und indem Sie den Text bekommen, dann heute werde ich erklären, vor dem Text, der Text eigentlich bezieht sich auf die 16 Übungen, die erklären Praxis von Achtsamkeit. Praxis von Achtsamkeit, so wird in den Schriften gesagt. Die Essenz von dieser Praxis sind die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Vier Grundlagen der Achtsamkeit. Das nach der Satipatthana Sutta, was sehr, sehr wichtig für die Meditation, ein Meditationstext ist. Es ist sehr wertvoll. In den Theravada-Ländern besonders wird es immer von den Laien kopiert und dann im Kloster aufbewahrt. Und es gibt Texte, die sehr, sehr alt sind. Diese Satipatthana Sutta eben erklärt diese vier Grundlagen der Achtsamkeit. Dann diese vier Grundlagen der Achtsamkeit sind die Körperlichkeit, Kaya, wenn man Körperlichkeit versteht, das ist Eintritt zum Verständnis von den Empfindungen. Zweite Grundlage der Achtsamkeit sind Empfindungen, Vedana. Wenn man Empfindungen versteht, dann kann man den Geist verstehen, weil dieser samsarische Geist, natürlich nicht der Nirvana-Geist, aber Nirvana in der Theravada-Tradition wird nicht als Geist erklärt. Dieser Nirvana-Geist, natürlich ist über Anhaftung an Gefühlen, an Empfindungen. Aber samsarischer Geist orientiert sich in den Unterscheidungen. Geist ist Essenz des Geistes in Unterscheidungen. Er ist an Empfindungen orientiert. Wir, indem wir noch nicht Buddha sind, wir haben immer Tendenz, die unterscheiden nach den Gefühlen. Ich mag das, das ist, weil es angenehm ist. Ich mag nicht, weil es unangenehm ist. Wenn es nicht angenehm und unangenehm ist, dann entweder suchen wir etwas oder sind wir einfach in Zustand von Lethargie, von Nichtsensitivität, indem wir nichts richtig unterscheiden können. Das ist Zustand von Samsara. Und dieser Zustand, buddhistische Philosophie nach und buddhistische Praxis nach, wir können alle selbst erfahren, ob es da so ist oder nicht. Wir Buddhisten glauben, dass die Lehre von Buddha ist nicht etwas, was er gefunden hat. Das ist die Tatsache, das ist wirklich, das ist Inhalt von unserer Erfahrung. Indem wir in Samsara sind, wir unterscheiden nach den Empfindungen, nach dem, was uns gefällt und nicht gefällt. Wenn was uns gefällt, dann haben wir Tendenz anzuhaften. Wenn uns es nicht gefällt, haben wir Tendenz zu sich ärgern. Dann wissen wir sind gefasst in diese endlose Zyklus von Samsara. Und dann, der Geist ist die Grundlage für die mentale Objekte. Wenn man meditiert, alle Objekte werden mentale Objekte. Und die heißen dann Dharmas. Also wir unterscheiden die mentalen Objekte nach dem Geist. Und der Geist, Inhalt des Geistes, ist von Empfindungen bestimmt. Und die Empfindungen sind von Körperlichkeit bestimmt. Und so kann man sagen, diese vier Grundlagen von Achtsamkeit dann enthalten Inhalt von allen unseren Erfahrungen in der Welt. Das heißt, fünf Aggregate in dem Text. Wenn Sie studieren den Text, nach Zählen kommt Erkenntnis von fünf Aggregaten. Fünf Aggregaten, wenn man erkennt, erkennt man Ichlosigkeit. Wenn man nicht erkennt fünf Aggregate, dann denkt man, dass es da ein echter Ego ist, das uns gehört. Und dadurch wir identifizieren diese fünf Aggregate mit einem Prinzip von Existenz, ständige Existenz. Aber natürlich, die fünf Aggregate sind ein Prozess von Unbeständigkeit. Wenn man das versteht, wie in ihrem Text steht, dann versteht man bedingte Entstehung. Und wenn man bedingte Entstehung versteht, versteht man die vier edlen Wahrheiten. Und das ist dann sozusagen Gipfel der Meditation, dann geht man über zu überweltlichem Wissen, das mit einem Objekt verbunden ist, an dem man sich nicht binden kann. An der Welt kann man sich binden, aber an die höchste Realität kann man sich nicht binden. Diese Betonung ist besonders wichtig in unserer Zeit. Deswegen wird auch Buddhismus allmählich so popular, weil es sozusagen, wenn man Buddhismus versteht, es heißt nicht, dass die Buddhisten immer Buddhismus verstehen, aber Buddhismus lässt keinen Platz für Fanatismus, religiöse Fanatismus und Anhaften an meine Religion. Was besonders wichtig ist in unserer Zeit. So, dann, wenn man die vier edlen Wahrheiten erkannt hat, dann ist man ein Adler. Das heißt, Adler oder Edler? Edler. Aber auch ein bisschen ein Adler. Ein Adler ist auch ein Symbol der Edlen, nicht wahr? Der Beste von den Vögeln. Warum? Weil er immer sehr achtsam ist. Wenn man die vier edlen Wahrheiten erkannt hat, wird man mehr und mehr achtsam. Deswegen, auch wenn er so faul ist, so wie ich, er bleibt nicht sehr lange in Samsara. So, das haben Sie in dem Text, wir werden darüber sprechen. Aber was wichtig ist, sind die 16 Übungen, die dann Praxis von Satipatthana erklären, von der vier Grundlagen der Achtsamkeit. Meditation an Atmen heißt Anapanasati, Achtsamkeit über Atmen, weil durch diese Meditation kann man diese vier Grundlagen der Achtsamkeit meistern. Und wenn es der Fall ist, dann auf Wiedersehen, Samsara. Und man geht in andere Dimension, in spirituelle Dimension. In dieser Dimension, die Sachen sehen bisschen anderes aus. Es sind dieselben Sachen, aber werden nicht so wahrgenommen. Solange es nicht der Fall ist, wir nehmen die Sachen sehr wahr und wir identifizieren uns damit, mit unserem Körper, mit unseren Empfindungen, mit unserem Geist. Und dann sind wir leicht zu ärgern und leicht zu anhaften. Und das eben ist Inhalt von Leiden. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Na, und jetzt die 16 Übungen, dann erklären Praxis von Achtsamkeit. Nach der Abhidharma-Lehre, das ist die Grundlage für Achtsamkeit. Die vier Grundlagen sind die Grundlage für Achtsamkeit. Nach der Abhidharma-Lehre, die sind Essenz von Achtsamkeit. Also, sehr wichtig. Nach dem Kommentar von Satipatthana Sutta, der Buddha hat nichts Neues entdeckt. Er hat nur den Weg entdeckt zu dem zu der alten Stadt, das verborgen war für die Menschen im Dschungel. Er hat nur den Weg entdeckt und diese alte Stadt im Dschungel, das alle früheren Buddhas auch gelehrt haben, hat nur vier Tore, so früher in Prag, Nord, Ost, West und Süd. Heutzutage kann man noch sehen. Einige, nicht alle. So, diese vier Tore zu der alten Stadt ist nichts anderes als die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Wie immer man die Lehre erklärt, wenn man die Stadt von Nirvana erreicht hat, man hat es erreicht durch diese vier Tore. Aber sehr wichtig zu sein, und das ist auch sehr wichtiger Inhalt von dem Text, dass Sie lesen werden, damit man diese alte Stadt zu diesem alten Stadt Eintritt findet, die Voraussetzung ist, dass man das Ganze versteht. Und das Ganze sind die Dharmas. Das heißt, die Geistesobjekte, die mit dem Prozess von Befreiung verbunden sind. Das heißt nicht alles, wenn ich alles erkenne, ich muss auch wissen, was sie jetzt zum Mittagessen vorbereiten. Das ist nicht damit gemeint. Das braucht nicht ein Buddha zu wissen. Aber alles ist genau, was der Text erklärt. Die fünf Aggregate, bedingte Entstehung und die vier edlen Wahrheiten. Das ist alles, was wahr ist in unseren Erfahrungen. Wenn wir das erkennen, wir können in der Stadt von Nirvana Eintritt finden. Deswegen die Sutras auch lehren, zum Beispiel Susima Sutta, auch in Samyutta Nikaya, Sabam Anabhijanam, Sabam Aparijanam, Sabam Avirajan, Sabam Apajaha, Ababhoduka Kayaya. Es ist unmöglich, ein Ende von Leiden zu finden, wenn man nicht alles erkannt hat. Alles erkannt hat, heißt, dass man wahrheitsgemäß die wahren Eigenschaften von den Dingen, von unseren Erfahrungen erlebt hat. Man sieht, Empfindung als Empfang von dem Objekt, egal ob es angenehm ist oder unangenehm ist, es wird immer sein Empfang von dem Objekt. Und das ändert sich immer. Das ist die Welt. Wenn man Körperlichkeit berührt, dann wird es immer mit Härte oder Weiche oder Schwere oder Leichtigkeit oder glatt oder grob immer mit diesen Eigenschaften verbunden und die sich immer ändern. So die wahre Eigenschaften von den Objekten, von unserer Erfahrung, haben sozusagen alle eigene Eigenschaft, obwohl die sich immer ändern, Essenz dann aber bleibt. Wie immer man es erklärt, diese Erkenntnis ist sehr wichtig. Also erst erkennt man die spezielle Eigenschaften von den Dingen, so wie Härte und so weiter. Immer wo es Materialität gibt, gibt es Härte oder Weiche. Ohne das keine Materialität. Dann Geistlichkeit, wenn es Empfindung gibt, gibt es Anfang von dem Objekt. Wenn es Wahrnehmung gibt, gibt es ein Zeichen von dem Objekt und ein Geist, der sich zu dem Zeichen von dem Objekt wendet. Das bleibt immer dasselbe. Wenn man das erkennt hat, dann kann man auch unterscheiden die gemeinsamen Eigenschaften der Sache, den fünf Aggregate. Und das ist Unbeständigkeit. Unbeständigkeit ist mit Dukkha verbunden. Dukkha übersetzt man als Leiden, aber es ist nicht Leiden in dem Sinne, wie wir das verstehen. Es ist Leiden in dem Sinne, dass man kein beständiges Glück in Erfahrung von Beständigkeit, Unbeständigkeit finden kann. Das ist Dukkha. Eigentlich Du bedeutet schlecht und Ka bedeutet Himmel. Solange wir in Unbeständigkeit leben, wir sind, ob wir das sehen oder nicht, wir sind nicht im guten Himmel. Sehr wichtig zu verstehen. Auch wenn wir sehr gut leben, schönes Leben haben, schöne Kinder und schönes Haus und alles, was wir uns wünschen, wir sind immer unter schlechtem Himmel. Was kann man machen? Und wo es schlechte Himmel gibt, dann gibt es auch Ichlosigkeit, weil Ich ist immer etwas, was wirklich existiert in indischer Philosophie. Und es kann nicht da sein, wo alles unbeständig ist und kein wahrer Himmel da existiert. Keine wahre Existenz. Und dann natürlich, im südlichen Buddhismus spricht man von Unreinheit, von alles, was unbeständig ist. Im nördlichen Buddhismus, das alles ist natürlich leer. Das, was mit Unbeständigkeit verbunden ist, muss leer sein. Leer von Essenz. Leer von wahrer Existenz. Weil es keinem Ich gehört. Das sind die vier Merkmale, wenn man in Meditation sieht, dann kann man loswerden. Viraga. In Sanskrit Viraga, von dem Wurzel Ranch, heißt, man wird nicht von den Objekten gefärbt. Wie wird man von den Objekten gefärbt? Indem man anhaftet oder sich ärgert. Und dann kann man völlig loslassen. Und wenn man völlig losgelassen hat, dann kann man sich von dieser Unbeständigkeit befreien, von dieser Qual von Unbeständigkeit. befreien. Aber damit man Qual von Unbeständigkeit versteht, muss man natürlich meditieren. Das ist gleich in alle buddhistische Tradition, keine Ausnahme. Nur die Methode ist anders. Aber Essenz ist immer dasselbe. Buddhismus ist nur ein Buddhismus. Damit man sich befreit, muss man die Welt wahrheitsgemäß erkennen. Das ist Buddhismus. Sonst wird man sich wohl nach der buddhistischen Lehre irren, in Irre gebracht werden über höchste Realität. Höchste Realität ist die Realität, die man nicht anhaften kann, die man nicht vereinnahmen. Also, ganze Prozess der Meditation ist dann, dass man nicht vereinnimmt. Und das heißt Upadana. Upadana heißt vereinnehmen. Da in dieser Erfahrung ist wahre Ich, Ego, das im Zentrum von dieser Erfahrung ist. So in diesem Text, was sehr interessant ist, und Sie finden es nie in den Agamas, in den Schriften von früheren Buddhismus, ist, dass wenn Sie diese Sachen verstehen, Sie können auch durch Zählen zur Erleuchtung kommen. Weil Zählen kann man nicht von Verfolgen nicht von Samadhi nicht von Einblick, dann reinigt den Geist für immer. So, und jetzt gehen wir zu den Übungen, die in ihrem Text erklären wurden. Und für uns jetzt, indem wir uns mit Shamatha-Meditation beschäftigen, wichtigsten sind die vier erste Übungen. Durch Erkenntnis von Körperlichkeit, man wird dann die Empfindungen und Geist verfeinern und so kommt man in Zustand von Versenkung, von Samadhi. Grobe Körperlichkeit ist mit groben Empfindungen verbunden, feine, deswegen lernen wir auch Qigong und so, feine Körperlichkeit ist mit feineren Gefühlen oder Empfindungen verbunden. Und feinere Empfindungen mit feinerem Geist. Und feinerer Geist mit feineren Objekten. Das ist Yoga. Das ist das Essenz von der Yoga-Lehre. Egal, ob man es auf buddhistische Weise erklärt oder auf hinduistische Weise, jainistische Weise. In allen nicht-nihilistischen Schulen des indischen Denkens, dieses Ziel von Gelehrsamkeit und Praxis ist Samadhi. Durch Samadhi wird man befreit. Und Samadhi gibt es weltliche Samadhi und überweltliche Samadhi. Nur überweltliche Samadhi kann völlig befreien. Aber überweltliche Samadhi wird nicht zustande kommen, wenn man nicht die Grundlage hat von weltlichen Samadhi. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Warum haben wir erklärt, man kann nicht wahrheitsgemäß innerhalb von unserer Erfahrung schätzen, solange der Geist nicht beruhigt ist. Muss man sehr klar sehen, in sich selbst, immer, immer darüber denken, immer, immer sich Mühe geben, dass der Geist in allen Situationen in Ruhe bleibt. Nur dann können wir wahrheitsgemäß innerhalb von unserer Erfahrung schätzen, lernen. Sehr wichtig. Dann diese Achtsamkeit gegenüber dem Körper betont besonders diese Praxis Shamatha. Aber es enthält auch Praxis von Vipassana. Wir haben erklärt die drei Schritte von Shamatha, mit denen wir uns beschäftigen werden. Näher, wir erklären dann die neun Schritte, die damit verbunden sind. Wenn man mit Atmen arbeitet, dann zählen, verfolgen und legen, regelmäßig legen. Das ist dann Samadhi. Dann, wenn man das gemacht hat, dann beobachten. Anwechseln. Wenn man beobachtet hat, dann was? Vivartana. Sich wegwenden von diesen Leiden von Unbeständigkeit. Nicht sich damit identifizieren. Das ist Vivartana. Vivartana. Und durch diesen Weg, sich wenden von dem Leiden von Unbeständigkeit, kommt dann Shuddhi. Shuddhi, das ist Reinheit. Man wird zu Buddha. Shila Buddha oder Bodhisattva, selbe Prinzip. Und in der Theravada-Lehre dazu kommt noch vierte, aber der ist nicht wirklich nötig, das ist dann Wissen von Klarheit. Wenn man Buddha wird, hat man auch Wissen von Klarheit. Und wenn man Wissen von Klarheit hat, dann bleibt man im Zustand von Prashabdi, von Entspannung und Klarheit. Genau dasselbe Prinzip in allen buddhistischen Traditionen, aber kann man auf vielen Weisen erklären, auf Zen-Weise, auf Tantra-Weise, auf Theravada-Weise. In dem letzten Ende kommt es zu diesem Zustand, Klarheit und Entspannung. Desto mehr man Fortschritte in der Meditation macht, wird man es mehr und mehr klarer empfinden können. Dann lässt man sich nicht so schnell aus der Ruhe wegbringen. Wenn es nicht der Fall ist, Gegenteil von Prashabdi, ist Daushtulyam, das heißt Grobheit. Wenn man nicht Feinheit hat, hat man Grobheit. Wenn man Grobheit hat, zu jeder Situation wird man sich ärgern, wird man anhaften und das ist dann Inhalt von Leiden. Auch kleine, kleine Sache wird zu großes Problem. Das ist Grobheit. Wenn es Prashabdi ist, Gegenteil von Grobheit, auch große Sache wird zu kleine Sache sein. Dann man wird sich ärgern, aber klein bisschen und gleich ist es weg. wenn man hoch entwickelt ist, dann so wie Tropfen auf den Lotus gleich verschwinden. Naja, aber das wird eine Weile dauern, bemühen wir uns, und indem wir uns Mühe geben, wird es immer besser sein. Und jetzt die vier Übungen, die auch besonders Prozess von Shamatha erklären. Aber wie ich gesagt habe, Vipassana Aspekt ist auch da. In der südlichen Tradition, wir erklären, dass man aus der Versammlung rausgeht und Vipassana meditiert. In der nördlichen Tradition wird betont, man in Samadhi, Vipassana meditiert. Eigentlich nur Erklärung ist anderes, aber die Erfahrung ist selbe, weil Objekt ist Objekt von Versenkung. Deswegen, man soll sich nicht durch Erklärungen in Irre bringen lassen. Erklärungen sind da, damit man versteht. Wenn man versteht, dann soll man nicht an diese Erklärungen anhaften. Das ist ein großer Vorteil von Buddhismus. Insofern ich weiß, Buddha ist der einzige Religion Stiften, oder wie sagt man, der erklärt, dass Dharma, das Gesetz, ist nur ein Boot, wenn man zu dem anderen Ufer gelangt hat oder verstanden hat, dann wird man nicht so dumm sein, um dieses Boot auf den Rücken zu tragen. Also, höchste Religion ist, an nichts anzuhaften. Und jetzt die vier Übungen. Das sind dieselben Übungen, aber in unserem Text ein bisschen anderes erklärt. Bisschen anderes. Und diese bisschen anderes hat auch Bedeutung. Alles hat Bedeutung, aber muss man nachforschen und die Kontexte zusammenfassen. So, erste Übung ist Digam Asasanto, Digam Asasamiti Pajanati, Digam Pasasanto, Digam Pasasamiti Pajanati. Was heißt, wenn ich lange einatme, ich weiß mit Klarheit, Pajanati, diese Panya, Pragya, ist von das, in Klarheit erkennen, klar erkennen, dass ich lange Atmenzug und lange Ausatmenzug zustande gekommen ist. Ich erkenne es mit Klarheit. In unserem Text steht, was steht in Theravada-Text in Pali, nur in dritten und vierten Übung, Sikhati, er lernt so. Und das hat auch einen Grund. Wir haben erklärt, nördlicher Buddhismus, besonders Zen, die tantrische Lehre, betont, dass man nicht die Ursache und die Folge trennen darf. Ursache und Frucht von Ursache, oder wie sagt man, die Effekt, Cause and Effect, Wirkung. Wirkung. Wirkung. Hm? Ursache und Wirkung kann man nicht trennen. Hm? Wir rezitieren Abend Herzsutra. Hm? Herzsutra ist schon Zustand von Erleuchtung. Sehr wichtig zu verstehen. Gatte, Gatte, Paragatte, Parasamgatte, Bodhisvaha ist Erleuchtung. Und dieser Zustand von Erleuchtung, wir auch lernen, es kann man nicht erreichen. Weil Nirvana ist nicht geschafft. Es ist immer da. Das ist transzendentale Weisheit. Dann, wir bemühen uns, indem wir Unwissenheit haben um etwas, was wir schon haben. Aber wir sehen es nicht. Deswegen Anfang und Ende kann man nicht wirklich trennen. Und nach der Lehre von Mahayana, von Bodhisattva, das ist sehr, sehr wichtiger Teil von Meditation. Wenn wir das verstehen, dann Resultat davon ist, dass man viel schneller zur Wahrheit gelangen kann. So sagt Nagarjuna. Viel schneller, natürlich heißt unzählige Kalpas. Unzählige Kalpas, natürlich, man dann kommt in spirituelle Dimension. Spirituelle Dimension hat keine Zeit, aber keine Zeit und Zeit sind kein Widerspruch. Das ist nicht leicht zu verstehen mit unserem unterscheidenden Geist. In India, die Hinduisten zum Beispiel haben Ideal von Ganesh, der alle Hindernisse beseitigt, wenn man Yoga übt in den Ashram, erst verbeugt man sich von Ganapati, von dem Ganesh, der hat so große Bauch, so wie Maitreya in China, Buddha Maitreya, und er reitet auf ein kleines Maus. In der spirituellen Realität, die Dimensionen sind ganz anderes. Genauso im Buddhismus, genauso in Yoga. Und man soll direkt in diese neue Dimension hineingehen, indem man nicht trennt Ursache und Wirkung. Der Weg ist schon Erleuchtung. Das ist Hauptprinzip von Zen. Sehr schwer zu verstehen und sehr leicht zu missverstehen. Aber das ist der Weg, das angeblich die Meditation viel leichter macht. Und das gibt natürlich Vertrauen, und in der Mahayana-Lehre Vertrauen ist der Anfang. In Theravada wir lernen Abhidharma, wir lernen sehr viele Kategorien von Dharmas, was dies, wie dies definiert ist und so weiter und so weiter, die vier Aggregate in der nördlichen Buddhismus. In dem nördlichen Buddhismus, man fängt an mit Vertrauen. In Tibet 100.000 Verbeugungen. So, dann, obwohl ganz andere Eintritt in Meditation, im letzten Ende, man soll erreichen das Unerreichbare. Das ist Praxis. Das ist Paradox. Und man lebt in diesem Paradox. Obwohl wir sind nicht davon bewusst, aber wir leben in diesem Paradox. Nach der transzendentalen Weisheit, wir sind schon alle Buddhas, aber indem wir immer trennen, wir sind nicht bewusst von unserer wahren Natur. Warum sollen wir uns nicht ändern? Weil alle Wesen haben Buddha-Natur. Warum sollen wir nicht anhaften? Weil die Wesen haben Buddha-Natur. Das ist auch ein Mittel, um zur Klarheit zu gelangen. Aber Buddha kann nur Mittel erklären. Niemand kann Nirvana erklären, natürlich. Wenn man Nirvana erklären könnte, würden sich alle Wesen Mühe geben, Nirvana zu sein. Aber indem es unmöglich ist, dann der Buddha lehrt Mittel. Und jetzt kommen wir zu den vier Übungen. Also erst, man lernt voll bewusst lange atmen zu erfahren und lange einatmen und ausatmen. So, wenn man mit der Theravada-Methode arbeitet, wenn man nur betrachtet, einatmen, ausatmen, dann die Zwischenatmung, wenn man nicht Aufmerksamkeit darauf richtet, dann wird es nicht zum Ausdruck kommen können. Zum Ausdruck kommt das, an was man Aufmerksamkeit richtet. Ich sehe, aber ich unterscheide wirklich nicht, solange ich auf das Objekt Aufmerksamkeit lenke. Dann fange ich an zu unterscheiden. Wenn ich fange an zu unterscheiden, das ist der, der hat solche Gesicht und solche Gesicht und das gefällt mir nicht, dieses Hemd ist schön, ist nicht schön und das möchte ich haben, das möchte ich nicht haben, diese Haare sind so, diese Haare sind so. Dann kommen alle diese Neigungen, nicht wahr, zum Ausdruck. Aber wenn ich nicht Aufmerksamkeit lenke, ich sehe auch sehr klar, aber diese Unterscheidungen kommen nicht zustande. Nur wenn ich bewusst Aufmerksamkeit lenke, diese Gestalt ist so, diese Gestalt ist so, diese Beine sind so, diese Haare sind so, diese Brust ist so und so weiter, dann fängt an automatisch schon die Tendenzen anzuhaften oder verwehren. Bitte seien Sie bewusst davon. Das ist Inhalt von Achtsamkeit, Mindfulness. Man identifiziert sich mit diesen Gedanken, trotzdem man bleibt im Zustand von Aufmerksamkeit an das, was man macht. Ich habe nicht erklärt, Meditation, Gehmeditation. Warum? Weil in Gehmeditation normalerweise, wenn Sie im Dschungel leben, dann muss man sich auch auf Atmen konzentrieren. Aber das ist nicht praktisch hier. Wir wollen meditieren, damit wir besser reagieren, besser, mehr bewusst reagieren. Und offen sind. Und das ist Achtsamkeit. Man konzentriert sich, jetzt konzentriere ich mich an was ich sage, sonst was ich sage, wird alles durcheinander. Und gleichzeitig, ich kann sehen, alle die anwesend sind, was draußen ist, aber ich werde nicht abgelenkt. Das ist Achtsamkeit. Wenn ich abgelenkt bin, dann was ich sage, wird Mecha Kucha durcheinander. Bitte sehen Sie das sehr klar, ob es wirklich so ist oder nicht, was man macht, was man spricht, wie man sich bewegt, wird ganz anderes, wenn man es achtsam macht und ohne Achtsamkeit. Wenn man es achtsam macht, lässt man sich nicht in Verwirrung führen durch viele Objekte. Wenn man das nicht achtsam macht, dann ein bisschen die Aufmerksamkeit immer läuft von einem Objekt zu dem anderen und gleich kommen die Affentendenzen, die gute Sachen anhaften, die schlechte Sachen wegzuschieben. Wenn man der Geist nicht trainiert ist, dann sogar mit Gewalt. So, weil ich jetzt, ich habe Stolz, ich bin so, ich bin so, ich bin so, und so kommen die Kriege und so kommen alle unglaublichen Leiden von Millionen von Wesen. So, zurück zu atmen. Also, wenn wir mit der Methode, das ich erklärt, arbeiten, dann kommt auch Zwischenatmen, nicht wahr? Dann, wenn grobe Atmen lang ist, wie der Text erklärt, dann wird diese Zwischenatmen kurz. Wenn aber ich konsequent Aufmerksamkeit lenke auf Zwischenatmen, dann allmählich wird diese grobe Atmen sich verkürzen und diese feinere Atmen längere Zeit bleiben. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Worauf man Aufmerksamkeit lenkt, dieses Objekt wird dann klar. Wenn das Objekt klar ist, der Geist kann klar unterscheiden, dann er bleibt dabei. Wenn es nicht klar ist, dann er hat immer Tendenz, zu anderem Objekt zu gehen. Oder senken. Meditation ist immer, beim klaren Objekt zu bleiben. Das ist die Bemühung. Dann der Geist wird immer sensitiver und immer mehr imstande, entspannt zu reagieren. Sonst Spannung, Stress. Von Spannung, Stress kommen die Ängste, Depressionen, Sorgen. Und das alles ist Inhalt von den meisten modernen Menschen. Weil Druck ist da. Wenn Druck da ist, keine Entspannung. Wenn keine Entspannung, keine Klarheit, dann reagieren wir anderes. So, dann zweite Übung, das mit dem ersten Übung verbunden ist, ist dann Rasam Asasami, Rasam Asasami Tipajanati, Rasam Pasasati, Rasam Pasasati, Rasam Pasasami Tipajanati. Ich atme ein kurzes Atmen. Ich weiß mit Klarheit, dass ich atme ein kurzes Atmen, wenn ich atme aus, kurzes Atmen. Ich weiß, das ist kurze Atmen, ausatmen. Aber wenn man nach der Theravada-Methode arbeitet, es kann nicht gleichzeitig lange Atmen oder, und kurze Atmen sein. Es ist nicht möglich. Aber es kann lange Einatmen sein und kurze Ausatmen oder kurze Einatmen und lange Ausatmen. Es kann passieren, natürlich. Bestimmt haben Sie solche Erfahrungen gemacht. Einatmen und Ausatmen ist nicht gleich. Deswegen in einem Atemzug, es ist entweder lang oder kurz, aber im Einatmen und Ausatmen, wenn Sie rechnen, einatmen, ausatmen, es kann andere sein. Einatmen kann kurz sein, ausatmen kann lang sein, je nach dem Zustand von dem Körper und von dem Geist. Deswegen lernt man, den ganzen Zug von Anfang bis Ende zu betrachten. Dadurch verfeinert sich das Atmen. Wenn man dann bei jedem Atemzug bleiben kann, und das ist Verfolgen, was passiert? Man sieht selbst, wie das Atmen sich verfeinert. Man braucht nicht daran zu denken. Es ist die Tatsache, wenn man bei dem Objekt bleibt, atmen sich verfeinert. Wenn Atmen sich verfeinert, wird es mit angenehmen Empfindungen verbunden. Wenn der Geist hat angenehme Empfindungen, er will dabei bleiben. Warum der Geist ist unruhig? Weil er unangenehme Empfindungen hat. Wenn der Geist angenehme Empfindungen hat, er möchte bleiben. Weil jede Wesen ohne Ausnahme sehnen sich nach angenehmen Empfindungen. Keine Ausnahme. Mit Ameisen angefangen oder mit allen kleinen Wesen. Alle sehnen sich nach angenehmen Empfindung. Nach der buddhistischen Lehre, das ist Inhalt von Samsara. Tanha, Durst. Grundlage von Samsara ist Durst. Durst nach was? Nach angenehmer Empfindung. Wenn dieser Durst sich entwickelt, wird es zu Anhaftung. Wenn Anhaftung sich entwickelt, wird es zur Existenz, zum Geburt. Und das nach der buddhistischen Lehre, die so tief ist, geschieht von Leben zu Leben auch, aber von einem Geistesprozess zu dem anderen. Sogar also nach der buddhistischen Lehre, diese bedingte Entstehung entsteht in allen Geistesprozessen schon. Unbedingt. An was wir Aufmerksamkeit lenken, hängt davon ab, was unsere Gewohnheiten sind. In der Vergangenheit, was wir mögen, was wir nicht mögen, was wir wollen, was wir nicht wollen. Und so geschieht Ursache und Wirkung. Das geschieht von Leben zu Leben, auch von jedem, in jedem Geistesprozess. Wird genau analysiert in buddhistischer Psychologie. Auch im nördlichen Buddhismus, auch im südlichen Buddhismus. Aber die Erklärungen können andere sein. Das ist große Rätsel des Geistes. Weil der Geist sieht nur das, an was er sich erinnert. Das sagt schon der alte Sokrates. an was er sich nicht erinnert, im strengen Sinne, sieht der Geist nicht. Wenn ich sehe ein Objekt, das ist mit den Augen, das ist nur Farbe. Aber mit dem Geist, das ist schon ein Hemd, ein Haus. Aber für die Ameisen, es ist kein Hemd und kein Haus. Und sie haben auch einen unterscheidenden Geist. Und sie haben auch Aufmerksamkeit, aber auf andere Sachen. Wer hat Recht, wer hat nicht Recht? Kann man nicht sagen. Jeder ist bestimmt von der Vergangenheit. Also jetzt wir eben die andere Methode, nach der anderen Methode, wenn ich lange grobe Atmen habe, wird diese Pause zwischen Einatmen und Ausatmen kurz. Wenn ich kurze Einatmen habe, wird die Pause länger. Wieder Ausatmen, dasselbe. Wenn ich lange ausatme, wird die Pause kurz. Wenn ich kurz ausatme, wird die Pause länger. So kann man kombinieren, lang und kurz. Deswegen Sikkhati, ich lerne. In der Theravada haben wir nicht lernen, weil automatisch, wenn Einatmen lang ist, es kann nicht kurz sein. Wenn Ausatmen kurz ist, es kann nicht lang sein. Und man bemerkt das, wo bemerkt man das? An der Stelle, wo man Einatmen und Ausatmen wahrnimmt. Diese Stelle nennt man dann Anapananimitta, Zeichen von Einatmen und Ausatmen. Aber, wie wir gesagt haben, wenn man auf feinere Atmen Achtsamkeit lenkt, was passiert? Dann gibt es keine Aufmerksamkeit an Anapananimitta. Anapananimitta wird der ganze Körper. Und alles geschieht in dem ganzen Körper. Ja? Ich will nicht zu lange reden, zu viele Informationen verursachen was? Mentale Verstopfung und Durchfall. Dann wir lernen langsam, langsam und Schritt nach Schritt. Nach 5 Tagen hoffentlich sind wir klar über die Methode. Mehr als die Methode kann niemand lernen. Man muss sie dann selbst erfahren, ob es so ist, wie es in den Büchern geschrieben ist. Wie finde ich die Mitte zwischen zu strenger Selbstdisziplin und zu großer Nachsichtigkeit mit selbst? Naja, diese Mitte findet man, wie ich gesagt habe. Man braucht Vertrauen, durch Vertrauen wird man auch diesen Enthusiasmus haben. Wenn man enthusiastisch ist, wird man viel üben. Wenn man viel übt, bestimmt findet man durch lange Übung den mittleren Weg. Der mittlere Weg ist buddhistische Praxis. Aber der mittlere Weg zu finden ist eigentlich Erleuchtung. Und Erleuchtung hat die Bedingungen. Und die Bedingungen sind, es fängt an mit 4 Grundlagen der Achtsamkeit. Wenn man 4 Grundlagen der Achtsamkeit hat, wird man sich richtig bemühen können. Wenn man sich richtig bemühen kann, hat man die richtige Konzentration, die vier Grundlagen von übernatürlichen Kräften. Wenn man die hat, dann hat man die alle positive Qualitäten, fünf positive Qualitäten oder Fähigkeiten, sagt das auch, wird es in den Schriften genannt, Indriyas, Fähigkeit. Wenn man die hat, dann diese fünf Fähigkeiten, wir haben sie erklärt, in Mitte ist Achtsamkeit, dann muss Achtsamkeit, muss Konzentration und Weisheit verbinden, dann kann sich Anstrengung, Virya und Vertrauen verbinden. Und wenn Sie ein Ganze machen, dann die Positivität ist die Folge. Der Geist wird ausgeglichen. Wenn der Geist ist ausgeglichen, dann diese positive Fakultäten werden zu Kraft. Wenn es zu Kraft wird, dann werden sie zu den Ursachen der Erleuchtung, sieben Ursachen der Erleuchtung, die dann führen zum mittleren Weg, zum achtfachen mittleren Weg. Und dann kann man direkt Objekt der Befreiung, Nirvana oder Soheit oder Leerheit oder wie man es immer darstellt, unmittelbar erfahren. Wenn man das unmittelbar erfahren hat, dann der Geist wird edler. Er wird sich nicht mehr so gleich mit Anhaften und Ärger identifizieren. Die werden noch da sein, aber sehr klein. Und dann allmählich ist man in richtig orientiert, dass man die vollkommene Ruhe erreichen kann. Das ist der Weg, mittlerer Weg. Was ist Resultat von mittlerer Weg? Weisheit. Die bedingte Entstehung, dass Buddha unter dem Baum von Erleuchtung erfahren hat, hat Anfang in Unwissenheit. Wenn man in samsarischen Leiden ist, und Ende in Wissen. Unwissenheit kann nur durch Wissen gelöst sein. Durch Unwissenheit, wir sammeln die Willeformationen. Durch Wissen, wir sammeln sie nicht. Und das ist die Freiheit. Sammeln von Willeformationen ist Karma. Und wegen Karma sind wir im Zustand. Karma ist unsere Vergangenheit. So findet man den mittleren Weg durch Übung. Übung macht den Meister, sagen die klugen Deutschen. Oder nicht? Wie entwickle ich einen entspannten Körper und Geist, wenn ich bloß den Atem betrachte? Naja, das eben erkläre ich jetzt oder gebe ich mir Mühe. Richtige Aufmerksamkeit. Richtige Aufmerksamkeit ist, dass man nicht aufmerksam auf das Objekt, man wird nicht den Geist zu dem Objekt lenken durch nur durch bloße Wille, Wille, Kraft. Deswegen wird der Geist unruhig. Aber man lenkt den Geist zu dem Objekt durch Achtsamkeit und klares Wissen, Sampajanya. Dann der Geist reinigt sich selbst. Wir brauchen nicht viel zu machen. Wenn diese Kraft von Achtsamkeit und von Wissensklarheit da ist, dann automatisch die Tendenzen zu senken und Aufregenheit gehen weg, werden immer kleiner und kleiner und kleiner, bis sie weggehen. Wenn sie weggehen, das ist Samadhi. Samadhi, eigentlich vom linguistischen Hinsichtspunkt, wenn er sich mit den Sprachen beschäftigt, heißt Sam Adhana. Adhana heißt legen, den Geist auf das Objekt richtig und zusammenlegen. Das ist Samadhi. Und dazu muss man viel üben. Man fängt an, dass man sieht, die schlechten Gewohnheiten, dass man durch Kraft der Wille Geist zu dem Objekt lenkt. Man sieht, das bringt keine Zufriedenheit, nur Aufregung. Dann lernt man, es nicht zu machen. Wie kann man es nicht machen? Nur durch Achtsamkeit. Wenn der Geist achtsam ist, er wird weich, er wird flexibel, er wird sich nicht mit Anhaftung und Ärger identifizieren. Wenn sie kommen, er sieht es als etwas von außen. Und sobald er das sieht, dass diese Neigungen von außen kommen, er kann sich entspannen. Aber wenn er sieht, dass es von Ego kommt, dann er wird sich damit identifizieren. Deswegen nach der buddhistischen Lehre sehr wichtig zu verstehen, wie Sati erst in Abhidhamma, wenn sie lernen, in den positiven Eigenschaften, erst kommt Vertrauen. Nach Vertrauen kommt Sati, Achtsamkeit. Und nach Sati kommen alle so ethische Verhalten. Ethische Verhalten ist, dass man sich schämt, was machen, das Leiden verursacht, und man hat Unruhe oder Angst davon, etwas nicht ethisch zu machen. Deswegen Achtsamkeit ist in der buddhistischen Lehre integriert als Grundlage für ethisches Verhalten. Wenn ethisches Verhalten da ist, Konzentration kommt als Folge davon. Deswegen Sati oder Achtsamkeit ist Grundlage für Konzentration. Wir haben es erklärt, das ist dieser Rücken, der sich biegt, damit die Konzentration drauf klettern kann. Wenn dieser Rücken sich nicht biegt, die Konzentration hat, kann nicht drauf klettern. Dann, wir haben Konzentration, aber Katze-Konzentration. Maus zu greifen und sich vereinnehmen. Ja? Naja, dann lernen wir, und diese Tendenzen werden geringer und geringer, indem man Achtsamkeit übt. Dann die Katze-Konzentration wird zur richtigen Konzentration. Früher Als ich in Deutschland lebte, habe ich in der Bibliothek gearbeitet, an der Freien Universität. Und die Studenten, wenn sie für die Prüfung vorbereiten, müssen sie sich konzentrieren. Da gab es zwei Studenten, eine hat sich konzentriert, andere neben hatte seine Mittagessen gepackt und andere hat sich geärgert und hat ihn geschlagen. Das ist Katze. So was passiert, wenn man konzentriert ist, aber nicht loslassen kann, nicht sich entspannen kann. Man, richtige Konzentration, man konzentriert sich und wird entspannt. Und das muss man lernen. Das ist nicht so leicht. Und das ist eigentlich Inhalt von Zen. Wenn man Zen übt, das ist Inhalt. Immer konzentriert sein, aber entspannt. Das ist großer Unterschied. Deswegen, wenn man geht, gehen, alles wahrnehmen, aber nicht entspannt und voll bewusst. Essen und so weiter. Das ist buddhistische Übung. Nicht Einspitzigkeit. Einspitzigkeit ist auch Grundlage dafür. Aber in der nördlichen Tradition wird Achtsamkeit besonders als Weisheit erklärt. Weil in Achtsamkeit schon ist diese Fähigkeit, dass der Geist, das zu dem Objekt gelenkt wird, ist stabil. Wann wird der Geist stabil? Indem er sich gut erinnert an das Objekt der Aufmerksamkeit ist. Wenn er sich nicht erinnert gut an das Objekt der Aufmerksamkeit ist, was passiert? Man ist konzentriert, obwohl man konzentriert ist. Man lässt dann Kaffee auf dem Ofen und vergisst, dass Kaffee da. Dann wundert man sich eine halbe Stunde, was alles passieren kann. Das ist auch Aufmerksamkeit, aber nicht gute Aufmerksamkeit. Man muss entspannt sein und sich konzentrieren. Das ist Kunst von buddhistischer Praxis. Dann, diese Kunst ist besonders günstig, wenn man älter wird. Wenn man älter wird, man hat immer Tendenz, etwas zu machen und vergessen, was man gemacht hat. Dann sucht man immer Schlüssel, sucht man immer Hut, sucht man immer Hemd, sucht man immer die Socken und so weiter, wo man sie gelegt hat. Und so verbringt man den Rest von Leben in der Suche nach dem, was man gemacht hat und vergessen, dass man das gemacht hat. Und das ist auch nicht gute Achtsamkeit, wenn man vergisst. Deswegen heißt Sati auch Gedächtnis. Man nicht nur macht, was man macht mit Achtsamkeit, aber man hat auch die Fähigkeit, es mit Wissensklarheit machen. Deswegen, wir werden sehen in Abend, diese Achtsamkeit ist die Grundlage für Wissensklarheit. Und diese Wissensklarheit dann reinigt den Geist. Wenn der Geist gereinigt ist, er kann sich völlig entspannen. Wenn wir ein Buddha werden, sind wir die ganze Zeit völlig entspannt. Das ist der Unterschied zwischen uns und Buddha. Und entspannt in Klarheit. Naja, das wird eine Weile dauern, aber wir trainieren uns und vielleicht sind wir mit 5 Mark finden wir Platz. Ist eine Art Entspannungsroutine zu Beginn jeder Meditation sinnvoll? Ja, das ist sehr sinnvoll. Entspannung ist sehr, sehr sinnvoll. Ich mache das selbst, bevor ich mich konzentriere an was immer, Meditationsobjekt. Dann ich versuche mich richtig zu entspannen und insofern wie möglich mit meinem krummen Körper die Wirbelsäule gerade zu halten. Wenn Wirbelsäule gerade ist, wie erklärt in den Schriften, auch Visuddhimagga, dann Gefühl wird anderes. Visuddhimagga genauso erklärt. Wenn Wirbelsäule gerade ist, wird ein anderes Gefühl. Wenn Wirbelsäule krumm ist, so wie bei mir, dann wird auch ein anderes Gefühl. Wir alle haben krumme Wirbelsäule, das ist Natur der Wirbelsäule, aber in Meditation wir versuchen, dass diese krummen Krummheit uns nicht stärkt. Dass Wirbelsäule sich nicht beugt und dass wir auch nicht mit Kraft es in einen Zustand von gerade sein bringen müssen. Das ist der Fehler, ich habe ein Jahr in Japan gelernt, in den Zen-Klostern. Sie sind so. Das ist auch nicht richtig, wenn man es zwingt. Es muss auf natürliche Weise so den Körper so balanciert sein, dass man auch entspannt sein kann. Nur wenn man entspannt ist, kommt man in Tiefe. Meditation hinein. Also, Rücken soll gerade sein, indem es sich richtig stützt. Dann muss man finden, Balance, am besten die Knie, man stützt sich an den Knien und wenn idealer Zustand ist, dass die Sitzbeine, Sitzbein sagt man, zwei Sitzbeine. Sitzbeinhöcker. Die sind von den von Kokix, wie sagt man Kokix? Steißbein. Ideale Zustand, was wenn sie älter werden oder wenn sie Unfall hatten, ist schwer, aber ideale Zustand ist, dass die Sitzbeine sind in gleicher Distanz von dem Kokix, von Steißbein. Und dann man orientiert sich an innere Seite von den Sitzknochen. Ich habe ein bisschen früher, als ich Student war in Indien, Yoga gelernt. Das ist sehr, sehr wichtig. Vielleicht werde ich auch ein bisschen beibringen, wie man zu idealen Sitzenzustand kommt. Muss man auch üben. Und meistens von uns, ich auch, wir mit Kraft, dann machen wir Lotus und dann die Hüfte werden krumm. Viele, viele Leute, die lange Zeit sitzen geübt haben, so besonders in Sri Lanka. Sie sitzen auf der Erde, weil natürlich sehr heißes Klima, kein Kissen. Und dann sitzen sie auch, weil sie daran gewöhnt sind, sitzen sie auf der Erde und versuchen sie auch gekreuzte Beine sitzen, aber sitzen so. Dann natürlich alle möglichen Krankheiten kommen. Dann wenn man richtig sitzt, was passiert? Der Geist kann sich entspannen. Wenn man nicht richtig sitzt, wird man es entweder zwingen, oder man wird so. Beide sind falsch. Dann muss man mittlere Weg finden. Das ist Kunst von Asana. Die, in der nördlichen Tradition ist es auch im Buddhismus integriert, aber im südlichen Buddhismus ist dieser Aspekt vernachlässigt. Obwohl es auch in den Schriften geschrieben ist, dass man richtig sitzen soll, dass das Gefühl, wenn man richtig sitzt, ist ganz anderes und atmen auch ganz anderes. In Ihrem Text, bitte lesen Sie mit Achtsamkeit, ist es mit Krankheiten verbunden. Wenn man nicht richtig sitzt, wenn man nicht richtig atmet, das heißt, nicht mit Kraft, wenn man Text erklärt, wenn man durch Kraft atmet, lange Zeit, dann kommen alle verschiedenen Krankheiten dazu und Aufgeregtheit. Wenn man nicht an Atmen aufpasst, achtsam atmet, dann verliert man Atmen und dann auch ist man einfach nicht sensitiv. Ohne Sensitivität kann man nicht meditieren. Deswegen muss da Balance sein. Nicht, wie der Text erklärt, nicht mit Kraft einatmen, auch nicht mit Faulheit einatmen, mittlere Weg zu halten. Das ist sehr wichtig. In der Tiantai-Tradition, was sehr wichtig ist in China, besonders für Shamatha-Praxis, sie haben viele, viele Methoden, ist genau erklärt, wie der Atmen sein soll, damit man in Samadhi eingeht. Es soll keine Geräusche machen, es soll fließen sein, nicht in der Mitte, nicht zigzag. Und es soll sehr weich sein. Weiches Gefühl ist angenehmes Gefühl. Und damit man zu diesem Atmen kommt, muss man sich entspannen. Und wenn man feinere Atmen betrachtet, kommt Entspannung sehr leicht. Wenn man grobe Atmen betrachtet, die Entspannung ist schwer. Deswegen, das ist große Hilfe, dass man dann diese feinere Atmung betrachtet. In China dann Mittel dafür ist, dass man betrachtet Tantien und Mingmen, diese innere Atmung. Wenn man das wahrnimmt, auf natürliche Weise der Geist sich reinigt von unnützlichen Gedanken und dann wird Atmen immer feiner.